Erster, wir wollen nicht nur die ersten Dinge über Christus lernen. Wir wollen im Glauben erwachsen werden. Wir fangen nicht immer wieder von vorne an. Zweiter, wir reden nicht nur über die Taufe oder das Händeauflegen. Wir wissen von der Auferstehung und dem Gericht Gottes. Dritter, wir werden im Lernen weitergehen, wenn Gott es uns erlaubt. Vierter, manche Menschen sahen das Licht von Gott. Sie bekamen das Geschenk vom Himmel und den Heiligen Geist. Fünfter, sie hörten das gute Wort von Gott. Sie spürten die Kraft der neuen Welt. Sechster, wenn sie sich von Gott abwenden, können sie nicht umkehren. Sie machen den Sohn Gottes wieder am Kreuz lächerlich. Siebten, gutes Land trinkt den vielen Regen. Es bringt gute Pflanzen für die Menschen. Gott segnet dieses Land. Achter, aber schlechtes Land bringt nur Dornen. Es ist wertlos. Am Ende wird es verbrannt. Neunter, liebe Freunde, wir glauben gute Dinge über euch. Ihr werdet gerettet werden. Zehnter, Gott ist gerecht. Er vergisst eure Arbeit nicht. Ihr zeigt Liebe und helft anderen Christen. Elfter, wir wollen, dass ihr bis zum Ende fleißig bleibt. Dann bleibt eure Hoffnung sicher. Zwölfter, werdet nicht faul. Folgt den Menschen mit viel Glauben und Geduld. Sie bekommen, was Gott versprochen hat. Dreizehnter, Gott gab Abraham ein Versprechen. Er schwor bei sich selbst. Es gibt niemanden, der größer ist als Gott. Vierzehnter, Gott sagte, ich werde dich segnen. Ich werde dir sehr viele Nachkommen geben. Fünfzehnter, Abraham wartete geduldig. Dann bekam er, was Gott ihm versprochen hatte. Sechzehnte, Menschen schwören bei jemandem, der wichtiger ist. Ein Eid beendet jeden Streit. Siebzehnter, Gott wollte zeigen, mein Plan ändert sich nie. Deshalb gab er ein festes Versprechen mit einem Eid. Achtzehnter, Gott lügt nie. Das gibt uns viel Mut. Wir halten uns fest an der Hoffnung. Neunzehnter, diese Hoffnung ist wie ein Anker für uns. Sie ist fest und sicher. Sie geht bis in den Himmel zu Gott. Zwanzigster, Jesus ging zuerst dorthin für uns. Er ist unser ewiger Priester wie Melchisedek.